Okay, dann begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer Fahrradtour von Merseburg in Richtung Leuna. Eine Radtour, die sich auf historischen Pfaden bewegt und sich auseinandersetzen will mit den mitteldeutschen Märzkämpfen von 1921. Ich bin Lukas und ich lebe so seit 5, 6 Jahren in Halle. Und als ich nach Halle gezogen bin, hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, auch mich erstmal mit der Geschichte dieser Stadt Halle auseinanderzusetzen. Und wenn man das macht, kriegt man relativ schnell mit, dass so Halle und Umgebung Anfang des 20. Jahrhunderts ein Zentrum gewesen ist von Arbeiterbewegungen, dass es hier immer wieder Aufstände und Kämpfe gegeben hat, dass es hier eine Arbeiterbewegung gab, die sehr weit links stand, und bin in dem Zuge dann irgendwann auch auf diesen Aufstand vor 100 Jahren gestoßen, die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921. Und habe deswegen dann die Idee gehabt, Anfang dieses Jahres so eine kleine Veranstaltungsreihe zu machen zu den Märzkämpfen. Ein Großteil dieser Veranstaltungsreihe hat dann online stattgefunden. Also es gab eine Radiosendung, wo auch mit Bernd Langer wir uns unterhalten haben über diesen Aufstand. Es gab Vorträge über mehrere Persönlichkeiten, die in dieser Zeit eine Rolle gespielt haben. Wir haben uns mit dem Rätekommunismus auseinandergesetzt, der auch ab 1921 sich als eigenständige Strömung überhaupt erst herausgebildet hat innerhalb der Arbeiterbewegung. Und wir hatten diese Fahrradtour eigentlich auch schon für den 8. Mai geplant in diesem Jahr. Das mussten wir dann leider absagen, eben wegen den Corona-Einschränkungen. Freuen uns, dass jetzt einige Leute hier gekommen sind, um das mit uns zu machen. Was vielleicht irgendwie so die Länge der Fahrradtour betrifft, ist das relativ schwer einzuschätzen, weil wir es so in der Form zum ersten Mal eigentlich auch machen. Also Bernd und ich sind diese Strecke, die wir uns vorgenommen haben, schon am 8. Mai eben probeweise schon mal abgefahren. Glücklicherweise war das so eine Art Generalprobe, weil wir festgestellt haben, unsere ursprüngliche Strecke wäre viel zu lang gewesen. Also dann wären wir wirklich von morgens bis abends unterwegs gewesen. Haben die Strecke jetzt verkürzt. Ich bin die gestern noch mal abgefahren. Da kam sie mir wiederum sehr kurz vor. Ich habe gestern natürlich sozusagen die Gesprächsrunden und die Zwischenstopps nicht gemacht. Das heißt, ich denke, dass so dieser Zeitraum 11 bis 16 Uhr realistisch ist. Vielleicht zur Einleitung, wenn wir über die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 sprechen, das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, weil in Halle und Umgebung hat es im Grunde eigentlich dreimal Märzkämpfe gegeben. Also zum einen eben im März 1919 im Zuge eben der Novemberrevolution, wo Generalmajor Merker durch die Städte gezogen ist und dort die Arbeiter- und Soldatenräte entmachtet hat im Auftrag der SPD-Regierung. Da gab es in vielen Orten Kämpfe, auch in Halle und Umgebung. Dann 1920 eben der Kapp-Putsch, was sozusagen ein großer Abwehrkampf, Generalstreik gegen den Putsch von rechts gewesen ist. Und dann 1921, was halt tatsächlich dezidiert eine Aufstandsbewegung gewesen ist, wo eben das Ziel tatsächlich auch eine Umwälzung gewesen ist, ein Aufstand, der gescheitert ist. Diese drei Stationen, 1919, 1920, 1921, werden uns im Zuge der Radtour auch immer wieder begegnen. Genau, also die ersten Stationen, da werden wir auch so ein bisschen den Vorlauf halt irgendwie so ein bisschen versuchen abzugrasen. Vielleicht ein paar Worte zu Bernd. Der ist seit den 70er Jahren in der autonomen Szene aktiv, hat diesen Kampf bei den Autonomen aber immer auch verbunden mit einer historischen Auseinandersetzung. Also er hat sich eben sehr viel mit der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinandergesetzt und mit den verschiedenen Aufstandsbewegungen. Ich habe ihn bei Radio Korax immer wieder interviewt über verschiedenste Ereignisse, weil sich ja sozusagen gerade diese 100 Jahre, das sozusagen ist ja sozusagen so eine Kette von Ereignissen, und in den letzten Jahren hatte man immer wieder die Gelegenheit, über solche 100 Jahre Jubiläen zu sprechen. In dem Zuge habe ich relativ oft mit Bernd halt Telefoninterviews geführt. Er war auch letztes Jahr in Halle und hat dann einen Vortrag zum Kapp-Putsch gehalten, und deswegen lag es für mich dann nahe, ihn auch nochmal einzuladen und mit ihm diese Fahrradtour zu machen. Und wir werden das Ganze so ein bisschen zusammen machen, werden uns so ein bisschen gegenseitig ergänzen. Ihr habt aber immer auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und genau. Und ansonsten wird jetzt Bernd sozusagen thematisch gerahmt mit dieser preußischen Säule noch ein paar Worte sagen. Ja, also ich bin hoffentlich überall zu verstehen, weil Megafon habe ich nicht. Wenn, müsstet ihr dann dichter herankommen. Viel lauter kriege ich es nicht hin. Wir sind ja in diesem Meilenstein, der gesetzt worden ist nach den Napoleonischen Kriegen. Und wenn wir uns mit historischen Sachen auseinandersetzen, historischen Ereignissen, muss man sich natürlich auch ein bisschen zurückversetzen in diese Zeit. Und da gibt es immer so ein paar Sachen, die so manchmal bei der Betrachtung ein bisschen schräg laufen. Das ist zum Beispiel diese preußische Provinz Sachsen. Das ist ja hier sehr schön dargestellt, dass Deutsche Reich, auf das wir uns beziehen, wenn wir über Deutschland sprechen heutzutage, ist ja das Deutsche Reich, von das 1871 entstanden ist unter der preußischen Oberherrschaft. Und dass Preußen überhaupt so eine Machtentfaltung haben konnte, hatte natürlich verschiedene Ursachen, aber ein wesentlicher ist eben dieser Ausgang von diesem Napoleonischen Krieg. Danach wurde die Landkarte neu aufgeteilt und dieses Gebiet hier gehörte eigentlich zum Königreich Sachsen, ist dann aber nach dem Napoleonischen Krieg zu Preußen gekommen. Deswegen gibt es die preußische Provinz Sachsen. Das ist ganz wichtig im weiteren Verlauf. Das gehört also nicht zu Sachsen, aber es gibt immer noch das Königreich Sachsen. Es gibt also Sachsen und die preußische Provinz Sachsen. Und die ist ja dann später in Sachsen-Anhalt sozusagen aufgegangen. Und wenn man solche alten Bücher und so weiter liest, da taucht das immer auf. Das muss man sich einfach so vorstellen, dass Preußen ein Riesenland war. Und das war einfach ein Verwaltungsbezirk, der dann in Preußen beheimatet war. Zum Staat, der 1871 dem Deutschen Kaiserreich entstanden ist, wie im Einzelnen, das will ich jetzt natürlich nicht ausbreiten. Aber, also der bis 1918 von der Revolution dann hinweggefegt worden ist. Aber trotzdem ein paar Bemerkungen dazu, die vielleicht wichtig sind, weil für uns heute Sachen selbstverständlich sind, die damals noch in weiter Ferne lagen. Zum Beispiel das allgemeine Wahlrecht. Das wurde zwar auf Männer, ausschließlich auf Männer, mit der Reichsgründung sozusagen ausgeweitet. Das hieß aber, man musste mindestens 21 Jahre alt sein, durfte nicht von der Armenunterstützung abhängig sein, musste eine feste Arbeitsstelle haben, durfte nicht vorbestraft sein. Es gab ganz viele Sachen, die das eingeschränkt haben. Und Frauen waren von diesem gesellschaftlichen Prozess im Wesentlichen noch ausgenommen. Es gab Ausnahmeerscheinungen, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und so weiter. Und es gab auch in der Breite bei den Streikbewegungen viele Frauen, die sich da sehr eingesetzt haben. Ich habe da einiges recherchiert in dieser Hinsicht. Aber im Großen, also wählen, auftreten bei Wahlen und so weiter, das war in dieser Zeit noch nicht möglich. Deswegen war die Zeit, der Umbruch von 1918 mit der Revolution um November 1918 natürlich ein wesentlicher gesellschaftlicher Aufbruch. Es war auch ein Aufbruch, das will ich vielleicht nochmal sagen, weil dieses alte Kaiserreich, da gab es praktisch 39 verschiedene Fürstentümer noch, die alle ihre eigenen Oberhäupter und so weiter hatten. Das wurde also alles mit diesem 1918 hinweggefegt. Auf diese Frage, Rolle der Frau und so weiter, da kann ich ja gleich nochmal im Laufe des Vortrages eingehen. Ich wollte nur erstmal festgestellt haben, preußische Provinz Sachsen und Königreich Sachsen, das sind diese beiden Punkte. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu der Tafel, da sind wir nämlich gleich im Geschehen sozusagen, die über den März 1919 Auskunft.